herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Such nach der Biografie mit und von The Visit of Avignon. Hallo ihr Lieben da draußen und hallo liebe Leute, die Bösen grüße ich ja seit langem nicht mehr und herzlich willkommen nach einer wieder mal sehr langen Pause zu der abstrakten Suche nach der Biografie, dem Dialekten-Podcast, dem fauvistischen Podcast mit und von The Wizard of Avignon oder auch anders bekannt als der Ruben Vagabund. Gut, sehr, sehr nachträglich wünsche ich natürlich allen alles Liebe für dieses Jahr, alles Wunderbare, viel Glück, viel Erfolg und sehr, sehr viel Gesundheit, denn das Jahr beginnt ja gleich mit einer Schweinegrippe. Und eins der Gründe, wieso ich mich nicht gemeldet habe, war, dass ich eine super, super schwere Grippe hatte, zum Glück keine Schweinegrippe. Wusste ich aber nicht, dachte sogar teilweise, es könnte da sein mit 4 oder 5 Tagen, 32, also fast 32 Fieber. Nein, nicht wirklich 32, 31, nein, 42, 41, genau, 41, das war's. Ja, super, Zahlen klappen heute wieder mal nicht. Also mit etwas über 41 Fieber, das wirklich kein Spaß ist. Ein Doktor müsste sogar kommen und mir so eine Antifieberspritze zu geben. Obwohl die Erfahrung jetzt im Nachhinein eigentlich ich kann nicht interessant sagen, weil die war wirklich nicht interessant, die war schrecklich. Aber hinterher ist man schon irgendwie so, keine Ahnung, man fühlt sich so stark so, ja, das habe ich auch überstanden, was kommt als nächstes? Nun hoffen wir, dass für dieses Jahr das alles, was als nächstes kommt, besser sein wird. Und um das Jahr richtig gut anzufangen, habe ich mir sau viele, ich weiß selbst nicht, wieso, Poesiebücher rausgeholt. Ich habe ja irgendwann mal Poesie geschrieben. Ich wollte sogar Poesie studieren, kam dann aber nicht mehr dazu, da Kunst dann doch stärker war als die Poesie. Trotzdem, aus den ganzen Poeten habe ich mir mein Lieblings, eigentlich eines meiner Lieblingsgenies ausgesucht, und zwar Sergei Jesenin, müsst ihr alle kennen. Und das Stück, das ich euch gleich spielen werde, ist von einer bosnischen Gruppe, habe ich schon mal drüber berichtet, die Bolero hieß, die gibt es nämlich nicht mehr und die haben auch über Jesenin geschrieben und die nächsten 15 Sekunden sind über Jesenin und zwar auf bosnisch ex-jugoslawische Art, also damals hießen wir noch Jugoslawien und wir waren ein richtiges Land. Naja, viel Spaß bei den nächsten 15 Minuten und dann hören wir uns gleich weiter. Svirić harmoniko, tugo, tugo, prsti svirca, val pomogni! Napij sa mnom kuško, šugo, napij sa mnom sa! So, ich hoffe, euch haben die 15 Minuten gefallen und während ich diese 15 Minuten, super, mein Deutsch wird auch immer schlechter. Gut, Vorsatz für dieses Jahr, Deutsch wieder ein bisschen aufpäppeln, denn das geht wirklich nicht. Also 15 Sekunden. Hatte ich vorhin 15 Minuten auch gesagt davor? Naja, 15 Sekunden, ihr habt es ja gemerkt. Auf jeden Fall habe ich mir eins von Jesenins Liedern rausgesucht und zwar mein Lieblingslied. Oder mein Lieblingsstück, mein Lieblingsgedicht, genau, Gedicht, Poesie, Gedicht, ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Naja, und ich würde euch gerne das mal vorlesen, und zwar auf Bosnisch. Keine Sorge, ist nur 4 Zeilen lang. Keine 4 Strophen, 4 Zeilen, diesmal habe ich mich nicht vertan. Und es geht um Wind, es geht um Also eigentlich, es ist ein super starker Wind. Er verflucht den Wind. Der Teufel soll ihn holen. Mit weißen Nägeln hat er... weißes Dach versucht zusammenzuhauen. Er ist, wie soll man das sagen, also im Französischen wäre es terrifié. Was wäre es im Deutschen? Also er fühlt sich irgendwie ängstlich, brutal ängstlich. Super. Okay, jetzt mal wieder auf Deutsch umschalten. Gut, ich habe jetzt einmal ein Wort Französisch gesagt und schon wieder bin ich beim Französischen gelandet. Naja, okay, versuchen wir es nochmal. Also, es ist ein starker Wind, der Teufel soll ihn holen. Er hat mit Nägeln seinen weißen Dach zusammengehauen, damit die halten. Und er ist gar nicht erschreckt und sein Herz fühlt sich auch nicht kalt an, denn im Schicksal ist er, genauso wie das Dach mit den Nägeln, an diese eine Person. Er nennt sie dich, also ich bin an dich gefesselt mit den Nägeln, so quasi, so könnte man es irgendwie übersetzen. Gut, ich hätte jetzt eigentlich auch eine Internetrecherche machen können, das Lied finden können, es einfach nur mal auf Deutsch vorlesen, aber nein, ich muss es ja kompliziert machen, sonst wäre das kein fauvistischer Dialekten-Podcast mit sehr vielen Fehlern. Ich stehe aber drauf. Also, kurz zum Schluss, hier mal das Gedicht auf Bosnisch. Ist viel ähnlicher dem Russischen als das Deutsch, auf jeden Fall. Und ich lese es gerade wie kann man das jetzt auf Deutsch sagen? Sag mal Kyrillisch, im Kyrillischen, also dieser russischen Sprache, die haben wir nämlich hier auch in Bosnien, hatten wir in Ex-Jugoslawien, also in Serbien ist es die Hauptschrift, nicht Sprache, Schrift, Entschuldigung. Und wir schreiben also Kyrillisch und Latein. Und dieses lese ich jetzt aus dem Kyrillischen. Also Entschuldigung, wenn ich mich da irgendwo irgendwie so, was soll das jetzt nun heißen? Aber ich denke nicht, denn so schlecht bin ich nicht im Kyrillischen, obwohl ich nicht so viel in letzter Zeit gelesen habe. Also so klingt Bosnisch. Und zwar, ich muss noch ganz kurz eine kleine Remark, ich muss auf was hindeuten. Und zwar ist es also hier in Ex-Jugoslawien so, dass wir dieselbe Sprache mit drei verschiedenen Intonationen haben. Wenn ich sage Intonation, würde ich sagen, zum Beispiel, wir Brot kann man, nein, nicht Brot, nehmen wir mal Milch, Milch ist besser. So, für Milch würde im Bosnischen Mleko heißen. Mleko, geschrieben würde es eigentlich Mlieko, mit einem I und mit einem J, also I. In Serbien würde man das Mleko sagen. Man würde das IJ in ein E umwandeln und dann würde es Mleko heißen. Und in Kroatien würde man Mliko sagen. Also man würde das J wegstreichen und man würde nur das I behalten. Nun, das ist zwar jetzt ein bisschen generell, denn das stimmt nicht wirklich so. Es ist nicht überall in Serbien und nicht überall in Kroatien und auch nicht überall in Bosnien wird das so ausgesprochen. Zum Beispiel im Norden Bosniens, da Nordwest, drumherum um Banja Luka, da wird mit I gesprochen. Mein Vater stammt aus Banja Luka und der würde Mliko sagen, also für Milch. Dieses Buch wurde in Ex-Jugoslawien herausgegeben und zwar in Belgrad. Also sind alle Wörter mit einem E. Ich werde die auch jetzt nicht ändern. Ich werde sie jetzt einfach mal mit diesem E aussprechen. Zum Beispiel Weiß würde Belim heißen und hier in Bosnien würden wir eigentlich sagen Bielin. Naja, ich glaube, ihr habt's ungefähr begriffen, ob euch das jetzt was im Leben bringt. Ich glaub's, ich weiß es nicht. Also ob ich es jetzt glaube oder nicht, ist ja auch scheißegal. Und ich fluche wieder, super. Naja, auf jeden Fall zum Schluss das Gedicht ohne Titel, das in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1925 in Moskau von Sergei Jesenin geschrieben wurde. Also viel Spaß. Ach. Kakav snažan vihor da ga nosi džavu. Ekserima belim krov je zakucavu. Meni nije strašno, nit mi srce zebe, što sam u sudbi prikucan za tebe. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund.